Es gibt etwas sehr Merkwürdiges. Das Jahr 1964-65 wurde als das Jahr der ruhigen Sonne getauft und es ist damals sehr intensiv in der Antarktis auf internationaler Basis und von vielen Ländern gearbeitet worden an den Studien der Ionosphäre, des Geomagnetismus, der Meteorologie und das Phänomen des polaren Lichtes. Welch sonderbarer Name, ruhiges Licht. Was kann man darunter verstehen? Man hat beweisen können, dass das Licht am Süd- und Nordpol in demselben Zeitraum eines Jahres an Stärke zunimmt und dass die Polartage nicht immer mit dem Sonnenwinkel übereinstimmen. Somit verbirgt sich in der Antarktis ein großes Geheimnis, wobei dies alles mit der Theorie der hohlen Erde übereinstimmt, über die wir bereits in unserem Buch »Das goldene Band« berichteten, mit ihren beiden polaren Öffnungen und ihrer unbeweglichen Sonne in der Mitte. Die Theorie der vollen Erde mit ihrem Mittelpunkt aus halbflüssigem Magma, von der herkömmlichen Wissenschaft halsstarrig verteidigt, ist so wenig bewiesen wie die der hohlen Erde. Wie in den Jahren 1964 und 1965 weitere Entdeckungen über die hohle Erde gemacht worden sind, so wurde dies nicht bekannt gegeben, aber der Name Jahr der ruhigen Sonne weist auf etwas hin. Am 23. November 1978 gelang es der NASA, eine Satellitenaufnahme mit infraroten Strahlen über dem Nordpol zu machen, die eine runde Öffnung zeigt. Sie ist von dem Satellit ESSA-7 gemacht worden und bedeutete eine Neuerung, weil es nicht leicht sein wird, sie zu wiederholen, denn die Pole sind von dichten Wolken bedeckt. Auf der Aufnahme erscheint eine große runde Öffnung. Laut Eugenio Siragusa sollte man die Erde wie eine kosmische Zelle ansehen, die alle 6 Monate die Pole öffnet, um zu atmen, und schließt sie wenige Tage danach wieder. Die Frage, die spontan heute auftaucht, ist folgende: Warum hat keine der großen Mächte nach dem katastrophalen und gescheiterten Versuch des Admiral Byrd im Jahre 1946 es unternommen, von dem Gebiet Neuschwabenland Besitz zu ergreifen und dort zu landen, um Nachforschungen und Untersuchungen darüber anzustellen? Nicht einmal die heutige Bundesrepublik Deutschland noch das östliche Deutschland haben dies für sich beansprucht. Die Antwort darauf soll die Zeitschrift »Das neue Zeitalter« in ihrer Ausgabe Nummer 22 von 1980 gegeben haben. Sie behauptet: Seit dem Jahre 1946 kommen die ersten fliegenden Untertassen von der Antarktis. Diese Fahrzeuge haben nicht nur verschiedene Orte der Erde besucht, sondern auch andere Planeten des Sonnensystems. Es ist gut möglich, dass fliegende Untertassen bereits Verbindung mit den Bewohnern von Neuschwabenland aufgenommen haben. Mit ihrer Hilfe und Unterstützung mag sich auf unserem Planeten, auf den Stützpunkten des Dritten Reiches, eine völlig verschiedene und weit fortgeschrittene Wissenschaft mit umfangreichen kosmischen Entwürfen entwickelt haben. Aus diesem Blickwinkel gesehen sind weder die Vereinigten Staaten von Amerika noch Sowjetrussland die ersten Weltmächte, sondern Neuschwabenland in der Antarktis mit einer riesigen technologischen Überlegenheit. So wäre es also zu erklären, dass niemand es wagt, jene Gebiete anzurühren und sogar die Expeditionen zum Mond aufgegeben worden sind. Dort waren bereits die Hitleristen, wie auf vielen anderen Sternen. Die auferstandenen Viras verwandelt in Divyas. Es hat schon ein Gesicht auf der Mondscheibe gegeben. Auf diese Weise erhalten die Erklärungen des Großadmirals Dönitz einen immer größeren Sinn. Sollten die deutschen Unterseeboote auch am Nordpol oder in Grönland des John Dee den genauen Punkt gefunden haben, an welchem man wie durch einen schwarzen Trichter eindringt, sich mit dem anderen Pol verbindet, in jene paradiesische Erde und Meer austretend, die während ihres Hierseins schon nicht mehr da sind? Ein uneinnehmbares Paradies, von wo aus man den Krieg weiterführen und gewinnen kann, denn alles, was man hier verliert, gewinnt man dort? Das goldene Zeitalter, das letzte Thule, Hyperborea, auf der anderen Seite der Dinge, so leicht und so schwer zu erringen. Die innere Erde, die andere Erde, die Gegenerde, die astrale Erde, in die man wie durch einen Klick übergeht, ein doppelter oder dreifacher Ort im Raum. Die esoterische Erklärung, was mit dem ersten Hyperborea, dem letzten Thule und dem polaren Paradies des Nordens geschah, ist verschieden von der exoterischen Erklärung, die von einem Untergang in einer geologischen und kosmischen Katastrophe spricht. Hyperborea sei nicht zerstört worden, sondern verschwunden, unsichtbar gemacht worden. Als Poseidon einen Kreis um seine umfangreichen Mauern gezogen hatte, um sich dort mit seiner geliebten Klito und mit seinen Divias zu schützen, machte es dieses goldene Band, mit der er es umgab, unmöglich, dass diese Katastrophe ihnen etwas anhaben konnte, so dass die Menschlichen und nicht einmal die Viras es wiedersehen konnten. Aber Hyperborea besteht weiter dort, obwohl unsichtbar, in einer anderen Dimension und Wirklichkeit. Also hatte Professor Wirth recht, als er mir versicherte, dass Hyperborea nicht in der Nordsee untergegangen sei. Und noch mehr recht hatte Pindaro, als er schrieb, weder über See noch über Land wird man das Gebiet der Hyperborea erreichen. Nur indem man den geheimen Durchgang entdeckt, den Klick, der Trichter außen und innen. Und auch durch einen Schicksalsschlag, aber ausschließlich durch die arischen Viras. So gelangen wir zur Götterdämmerung auf dieser Erde, dem Nadir des Kali-Yuga. Mallory erzählt in seinem Morte d'Arthur, dass das Ende wie durch ein verhängnisvolles Schicksal überkam, das niemand vermeiden konnte. Arthur, von seinen edlen Kriegern umringt, nähert sich seinem Sohn, der die feindlichen Feldheere führt, und bietet ihm den Frieden an. Auch Stalin hatte diesen Hitler im letzten Augenblick angeboten, doch dieses Angebot gelangte niemals in seine Hände. Mordred, schwarz gekleidet, abgemagert, umringt von seinen Generalen, nahm das Angebot an. Dann schlich sich eine Schlange bis vor die Füße eines Kriegers, dieser zückt sein Schwert, um sich zu schützen, und diese Geste wurde als Angriff gedeutet und der Bruderkrieg bricht aus. Sie sterben alle bis auf Arthur, der auf die Insel Avalon, das irdische, uneinnehmbare Paradies Hyperborea, gebracht wird, wo die Zauberinnen und weisen Frauen ihn bis zu seiner Rückkehr betreuen. Um den Bunker von Berlin kämpfen sogar Kinder. Diese werden dort geopferte Helden sein, die heute in einer anderen Runde wiederkehren, um den heldenhaften Kampf gegen den Feind ihres Geschlechtes fortzuführen. Anders kann man sich die Tatsache nicht erklären, dass immer mehr Jugendliche in aller Welt als Hitleristen geboren werden. Der riesigen Propaganda, der gelenkten Erziehung und sogar dem familiären Druck widerstehend, sind sie Hitleristen, sie wurden so geboren. Ich glaube, es sind die Helden, die dort beim Bunker in Berlin ihr Leben gaben und die heute wiederkehren, um weiterzukämpfen und auf die Rückkehr des letzten Bataillons mit dem Führer Adolf Hitler zu warten, damit alle zusammen den Kampf führen können, der die dunkelsten aller Zeiten, das Kali-Yuga, beenden wird. Unter ihnen werden auch die nationalsozialistischen chilenischen Helden sein, die ihr Leben für ein Ideal während eines Frühlings vor so vielen Jahren gegeben haben.